Mein Verhältnis zu Behörden war nicht immer... Der vergessene Beamte von Manuel Schallkammer, gelesen von eben jenem. Kapitel 4: Von kleinen Zettelchen und großen Entscheidungen. Das Bild war schon in dem Rahmen, als Herr S. das Büro vor 6 Jahren von seinem Vorgänger übernehmen durfte. Zu Beginn dachte er daran, es abzuhängen, es durch einen nützlicheren Wandkalender oder vielleicht einen Setzkasten zu ersetzen. Aber daraus wurde nichts. Ist meine Arbeit für das Büro tatsächlich ein solches Privileg? Kam Herrn S. plötzlich der Gedanke, während er mit den Fingern seiner rechten Hand an der unteren Ecke des Fotos zu wischen begann. Am Rande des eingerahmten Bildes, gerade beim Topf des abgelichteten Gummibaumes, war doch tatsächlich eine Art bräunlicher Fleck erkennbar. Warum war ihm der denn nicht schon früher aufgefallen? Scheinbar war er unter dem gläsernen Rahmen, da er trotz des Wischens und Kratzens daran einfach nicht verschwinden wollte. Herr S. resignierte und ging langsam mit gebeugtem Haupt wieder zurück an seinem Schreibtisch, ließ sich erschöpft auf den durchgesessenen, lederbezogenen Schreibtischsessel sinken. Gebeugt ging in diesem Moment jedoch nicht etwas Langeweile oder Müdigkeit, wie man jetzt unter Umständen versucht wäre anzunehmen, obgleich es Herrn S. bestimmt nicht an dieser Veranlagung fehlte, jedenfalls nicht hinlänglich der Müdigkeit. Gelangweilt dagegen war er äußerst selten. Nein, den Kopf hatte er stets zu beugen, wenn er sich zur anderen Seite des Raumes aufmachte, denn der schräge Dachstuhl ließ einen aufrechten Gang einfach nicht zu. Die Dachschräge verringerte somit die ohnehin schon sehr kleine Dimension des Zimmers um ein weiteres Stück, nahm dem kleinen Büro an Höhe und an ästhetischer Anmut. Herr S. hatte sich schon sehr oft gefragt, ob der Raum schon immer ein Büro war, denn die erste Wahl konnte aus praktischen Gründen kaum gewesen sein. Selbst die Daseinsberechtigung als Wohnraum wäre ihm, der Meinung Herrn S. nach, abzusprechen gewesen. Diese klammen, dürftig verputzten Wände, die morschen, knarrenden Dielen, der allgegenwärtige Backstaub. Vielleicht war er ja der Grund für seine Müdigkeit. Der dunkle Plafond mit seinen schimmligen, feuchten Ecken war auch sicher nicht förderlich für ein gesundes Leben. Wann, fragte sich Herr S., war das Büro denn nur so heruntergekommen? Oder war es etwa schon immer so, in einem so desolaten Zustand, und er habe es einfach nicht bemerkt, einfach nicht bemerken wollen? Nein, die Müdigkeit, die sich mitunter schon am frühen Vormittag bei ihm einstellte, mochte auch auf andere Gründe zurückzuführen sein. Er musste überlegen. Ein ärztliches Attest wäre in diesem Fall hilfreich, aber zuvor wollten noch mehr Fakten und Daten gesammelt werden. Herr S. mutmaßte etwa des Öfteren, dass es etwas mit seinem unausgewogenen Lebensstil, dem unruhigen Schlaf und dem schlechten Essen zu tun haben könne. Mitunter ist jene krankhafte Müdigkeit aber sogar auf eine angeborene Kreislaufschwäche zurückzuführen. Denn obgleich er nie ein ärztliches Attest habe anfertigen lassen, der ihm diesen Verdacht bestätigen hätte können, mochte er sich mit dieser Tatsache am ersten anfreunden. Musste sich doch bereits die an Schwindsucht leidende Mutter in ihren Momenten der körperlichen Schwäche tageweise schon zu früher Stunde wieder hinlegen, da sie über ein plötzliches Unwohlsein, ein Schwindelgefühl, aber oft auch einfach über ihre schwachen Beine zu klagen pflegte. Selbst Herr S. war als Kind nie besonders sportlich oder ausdauernd gewesen. Er hatte zwar seine Zeit den Sportunterricht mit Erfolg abgeschlossen, dies durfte jedoch, wie er vermutete, mehr dem Mitleid der Lehrkräfte und auch dem Zutun der Eltern geschuldet gewesen sein, als seiner eigenen Vitalität. Die neben der Türe angebrachte Gaslampe flackerte und ruste für einen kurzen Moment sehr stark, bevor sie dann wieder etwas heller zu leuchten begann. Die Augen Herrn S. schmerzten plötzlich, fingen regelrecht an zu tränen, worauf er die Lider in rasch aufeinanderfolgender Weise zusammenpresste und wieder entspannte, um sich etwas Linderung zu verschaffen. Dabei legte seine Stirn jäh in Falten, schloss seine Augen und griff sich mit den Fingern auf den Nasenrücken, um dabei einen sanften Druck auf die Stelle zwischen seinen Augenbrauen auszuüben. Als er es seine Augen danach wieder öffnete, erblickte er auf seinem Schreibpult liegende Notizen. Sie befanden sich natürlich auch vorhin schon dort, aber waren es wirklich so viele in der Zahl? Kleine, weiße, teils schon vergilbte Zettelchen, die überall herumlagen, auf denen vereinzelt bloß wenige Wörter gekritzelt worden waren, auf anderen mochte man jedoch auch ganze Sätze finden. Auf manchen Notizzetteln hatte man begonnen, halbfertige Textpassagen zu schmieren, die Tinte war stellenweise verronnen und hatte einige Wörter dadurch unleserlich gemacht. Auf wieder andere Notizen wurde die Schrift zum Schluss immer kleiner, da sich der Verfasser mit der Textmenge und der vorhandenen Blattgröße anscheinend verkalkuliert zu haben schien. Wie sie so ungeordnet herumlagen, kamen Herrn S. wieder die unerledigten Dinge in den Sinn, die er sich vorgenommen hatte, deren Bearbeitung dabei aber nie über die Erstkonzeptionierung hinausgingen. Geschweige denn, je in das Stadium der Umsetzung überführt worden waren. Planung, war sich Herr S. dabei im Klaren, war das Um und Auf eines jeden Projektes. Alles hatte dabei genauestens durchdacht zu werden. Jeder Schritt, jeder Anlauf hatte zu stimmen, wenn das Projekt ein Erfolg werden sollte. Selbstredend passieren Fehler, Fehler passieren den Besten, aber durch Kalkül, Ausschluss und gut durchdachte Überlegungen könne man sie minimieren. Die größten Fehler konnten dadurch schon im Vorfeld total verhindert werden. Und die kleineren? Nun, und über die kleineren Fehler würde man sich dann im späteren Verlauf, beim Fortschreiten des weiteren Bearbeitungsprozesses kümmern. Interessanterweise verständen es gerade diese kleinen Fehler, teilweise obskure Erscheinungen und Formen anzunehmen, deren Ursprung selbst dem gelehrtesten Prinzipal des Büros mitunter noch Rätsel aufwerfen mochten. Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Manuel Schallkammer.